Der Jesuit Gérard erzählt, Sie, die Richter, fragten mich, ob ich die Königin Elisabeth als wirkliche Herrin und Königin von England anerkenne. Ich antwortete, ich erkenne sie als solche an. Was, sagte Topcliffe, trotz der Exkommunikation und Absetzung durch Pius V.? Ich antwortete, ich erkenne sie als unsere Königin an, obwohl ich weiß, dass eine solche Exkommunikation vorliegt. Denn ich wusste, fährt der Jesuit fort, dass die Wirksamkeit der Exkommunikation durch eine Erklärung des Papstes so lange suspendiert war, bis die Ausführung sich ermöglichen ließ. Der katholische Theologe Taunton bemerkt zu dieser zynisch-naiven Äußerung mit Recht, sie zeigt, welcher Verlass auf gewisse treue Erklärungen zu setzen ist. Die schamlose Unwahrhaftigkeit der Antwort des Jesuiten fällt allerdings mehr auf das Papsttum als auf die jesuitische Moral zurück. Denn Gregor XIII., ein besonderer Freund der Jesuiten, hatte in der Tat die Absetzungsbulle seines Vorgängers Pius V. auf die von Gérard angegebene Weise authentisch interpretiert und in einer Audienz vom 14. April 1580 den nach England abreisenden Jesuiten Parsons und Campion die Interpretation mit auf den Weg gegeben. Der Jesuit Robert Southwell hatte die Tochter seines Gastwirts, bei dem er sich vor den Häschern der Königin Elisabeth von England verborgen hielt, angewiesen, auf die Frage, ob Robert Southwell im Hause ihres Vaters sei, mit Nein zu antworten und die Antwort mit einem Eide zu bekräftigen. Sie solle, um das Nein wahrzumachen, hinzudenken, er ist nicht so im Hause meines Vaters, dass ich ihn anzeigen müsste. Ein besonders krasses Beispiel für die jesuitische Fähigkeit, Ja und Nein über den gleichen Gegenstand zu sagen, bietet das Verhalten der Pariser Jesuiten in Bezug auf ein Buch ihres Ordensgenossen Santarelli, Tractatus de Heresi und so weiter. Dies Buch mit Approbation des Ordensgeneral Vitelleschi im Jahre 1625 erschienen, lehrte die gewöhnliche Lehre des Ordens von der Obergewalt des Papstes über die Könige und Fürsten und verteidigte die Ansicht, die Bulle Unam Sanctam, welche diese Lehre dogmatisch festlegt, sei nicht aufgehoben durch das zugunsten Frankreichs erlassene Meruit Clemens V. Die Pariser Sorbonne verurteilte das Buch. Das französische Parlament zitierte am 14. März 1626 den Provinzial der Pariser Jesuiten und 6 andere Patres vor seine Schranken, um sie über das Buch zu vernehmen. In dem dabei aufgenommenen Protokolle heißt es, billigen Sie das schlechte Buch von Santarelli? Im Gegenteil, wir sind bereit, dagegen zu schreiben und alles, was er sagt, zu bestreiten. Wissen Sie nicht, dass diese schlechte Lehre von Ihrem General zu Rom approbiert worden ist? Ja, aber wir hier können nichts für diese Unklugheit und tadeln Sie auf das Entschiedenste. Glauben Sie, dass der Papst den König exkommunizieren und absetzen und seine Untertanen vom Eide der Treue entbinden kann? Wie sollte der Papst den König, den ältesten Sohn der Kirche und der gewiss nichts tun wird, was dem Papst nötigen könnte, exkommunizieren? Aber Ihr General, der das Buch approbiert hat, hält das Gesagte für richtig. Sind Sie denn anderer Meinung? Der General, der in Rom wohnt, kann nichts anderes als approbieren, was die römische Kirche approbiert. Und Ihre Überzeugung ist eine ganz andere. Und wenn Sie in Rom wären, was würden Sie tun? Wir würden es machen wie die, welche dort sind. In einem Briefe vom 7. März 1688 schreibt der Beichtvater Ludwigs XIV., der Jesuit Lachaise, an den politischen Günstling Jakobs II. Von England, den Jesuiten Petre. Einer unserer Väter in jenem Königreiche England, nämlich der Vater Parsons, hat ein Buch geschrieben gegen die Thronfolge des schottischen Königs in England. Vater Crichton, auch aus unserer Gesellschaft, und hochgehalten bei vielen der unsrigen, hat die Sache des schottischen Königs verteidigt in einem Buche »Die Gründe des schottischen Königs gegen das Buch des Vater Parsons« und, obwohl sie Gegner zu sein scheinen, verstehen sie sich sehr gut. Denn dies ist geschehen auf Befehl unseres Generals damit, wenn das schottische Haus ausgeschlossen wird, man der Regierung, die dann herrscht, das Buch des Vater Parsons zeigen kann, wenn aber der schottische König den Thron besteigt, man sein Wohlwollen erlangt, indem man ihm das Buch des Vaters Crichton zeigt, sodass, wie auch immer die Münze fällt, es zum Vorteile der Gesellschaft ist. Ob der Brief in dieser Form echt ist, steht nicht fest. Fest steht aber die Existenz der beiden in ihm erwähnten, sich gegenseitig widersprechenden Schriften der Jesuiten Parsons und Crichton, und in dieser Tatsache liegt der Beweis für die in dem Briefe zu klassischem Ausdruck gebrachte Doppelzüngigkeit des Ordens. Und auf sie kommt es an. Der Brief, falls er nicht echt ist, wäre dann, ähnlich wie die Monita Secreta, die scharf pointierte satirische Hervorhebung des jesuitischen Doppelspieles. Am 24. Dezember 1613 schlägt der Jesuit Adam Conzen, Theologieprofessor in Mainz, dem Jesuiten Kardinal Bellarmine brieflich vor, man möge, um die Aufmerksamkeit von einer gegen Papst Paul V. gerichteten Schrift abzulenken, sie beweist, dass die Wahl des Papstes simonistisch, also ungültig gewesen sei, unter dem Namen eines protestantischen Prädikanten eine Supplicatio an den König von England oder an die holländischen Generalstaaten schreiben, worin die Notwendigkeit eines calvinistischen Konzils bewiesen werde. Siehe Döllinger Reusch, Moralstreitigkeiten, Band 1, Seite 550 und Band 2, Seite 262. Auch der Jesuit Hugo Roth gab sich in seiner gegen den Dominikaner Jakob Gravina im Jahre 1631 anonym veröffentlichten Schrift Cavea Torturi Structa den Anschein eines holländischen Calvinisten. Er sagt in einem Briefe an den Jesuiten Fora, es sei nicht gut, wenn er, Roth, als Verfasser der Schrift gegen Gravina genannt würde, weil dadurch zum Ärgernisse des Volkes bekannt werde, dass Ordensleute sich untereinander befehden. Siehe Döllinger Reusch, Moralstreitigkeiten, Band 1, Seite 584 und Band 2, Seite 309. Höchst charakteristisch ist der unter dem Namen »Die Schufterei von Donai« von dem Jesuiten gegen Ende des 16. Jahrhunderts aufgestellte Versuch, die ihnen missliebige, weil jansenistisch gerichtete katholisch-theologische Universität von Donai zu vernichten. Ein Professor von Donai, Pater de Ligne, wurde in einem geheimnisvollen Briefwechsel verwickelt. Der Briefschreiber, der sich den Anschein gab, der Jansenistenführer Antoine Arnauld zu sein, er unterzeichnete stets Antoine A. und ließ die Antworten nach Brüssel, dem damaligen Aufenthaltsorte Arnauds, schicken, wandte sich scharf gegen die Jesuiten und trat warm für die Jansenisten ein. Zweck des Briefwechsels war, Ligny und die übrigen Professoren von Donai als Jansenisten zu entlarven. Der Zweck wurde erreicht. Ludwig XIV. Setzte die Professoren Lalleux, Rivette, Ligny, Malpay ab und verbannte sie nach verschiedenen Orten Frankreichs. Der abgefeinte Briefschreiber, der der Religion einen so ausgezeichneten Dienst erwiesen hatte, war aber nicht Antoine Arnauld, sondern ein Jesuit, wahrscheinlich der Jesuit Lallemand, der, wie Saint-Beuf berichtet, noch als Greis sich dessen rühmte.